Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For your word. Für dein Wort. Bless it to our hearts. Segne es in unsere Herzen hinein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Psalm 66. Gehen wir zu Psalm 66. I had the privilege of speaking in Budapest. Ich hatte das Vorrecht, in Budapest sprechen zu dürfen. And I preached the message there that I preached here last Sunday. Und ich habe die Botschaft, die ich letzten Sonntag hier gepredigt habe, dort gepredigt. The message on perhaps. Die Botschaft über vielleicht. That there's the natural mind and the spiritual mind. Da gibt es das, die natürliche Gesinnung und die geistliche Gesinnung. And in the book of Philemon. Und im Buch des Philemon. Paul, the spiritually minded man, Paulus, der geistlich gesinnte Mensch, writes to a brother and co-worker in the Lord, schreibt einem Bruder und Mitarbeiter im Herrn, about a particular slave that he meets called Onesimus. Über einen bestimmten Sklaven, den er trifft, der Onesimus heißt. Now Onesimus was a runaway slave from Philemon. Onesimus war ein entlaufener Sklave von Philemon. Philemon was in the church in Colossae. Philemon war in der Gemeinde von Kolosse. And it appears that Onesimus stole money from Philemon. Und es scheint, dass der Onesimus dem Philemon Geld gestohlen hat. Because Paul said, if I owe you something, weil Paulus sagte, wenn ich dir etwas schulde, wenn er dir etwas schuldet, then I'll pay you back. Dann zahle ich dir zurück. So, spiritually minded Paul, dieser geistlich gesinnte Paulus, is writing to a co-worker, schreibt einem Mitarbeiter, who he fears may look at this circumstance through the natural mind. Von dem er befürchtet, dass er diese Situation aus dem natürlichen aus der natürlichen Gesinnung heraus betrachtet. The consequence for the slave is death. Die Folge für den Sklaven ist der Tod. Paul fears that the co-worker, Paulus fürchtet, dass der Mitarbeiter, brother in Christ, Bruder in Christus, may fall into the natural mind, in die natürliche Gesinnung fallen könnte, and inflict some kind of punishment on the slave, und dem Sklaven Strafe zukommen lässt, that Paul is sending back, den der Paulus zurückschickt. So in the book of Philemon, Paul uses this word perhaps. Also im Buch Philemon benutzt der Paulus das Wort vielleicht. And he says, Philemon, und er sagt Philemon, perhaps vielleicht this happened, ist das passiert, so that this slave could come back to you as a brother. Damit dieser Sklave zu dir zurückkommen kann als Bruder. And this was the thought, und das war der Gedanke. That the door from the natural mind into the spiritual mind, dass die Tür von der natürlichen Gesinnung in die geistliche Gesinnung, is the word perhaps. Das Wort vielleicht ist. Now for the spiritually minded person, für den geistlich gesinnten, there's no need for it. Der braucht es nicht. The spiritual minded person knows that all things work to the good. Der geistlich gesinnte weiß, dass alle Dinge zum Guten dienen. The spiritually minded person always seeks to recognize and search for the hand of God. Der geistlich gesinnte sucht immer nach der Hand Gottes. Looks beyond circumstances. Schaut über die Umstände hinaus. Tries to see the finger of God moving. Versucht, den Finger Gottes sich bewegen zu sehen. Knows that God is chastening. Weiß, dass Gott züchtigt. That God is moving. Dass Gott sich bewegt. That God is the one arranging circumstances. Dass Gott derjenige ist, der die Umstände zusammenstellt. So things are not necessarily the way they appear. Also weiß er, dass die Dinge nicht notwendigerweise so sind, wie sie ausschauen. For we see reality, denn wir sehen die Realität not as it is, nicht so, wie sie ist, but as we are, sondern wie wir sind, says Stephen Covey. Sagt Stephen Covey. We see reality not as it is. Wir sehen die Realität nicht, wie sie ist. We see reality. Wir sehen die Realität, as we are, wie wir sind. Now, we, the way we are, may be in conflict with the way God is. Wir, so wie wir sind, mögen in Konflikt sein mit Gott. And when we get saved, und wenn wir gerettet werden, we are filled with the Holy Spirit, sind wir mit dem Heiligen Geist gefüllt. But surely the motives are, of the heart are not in sync with God. Aber sicherlich sind die Motive des Herzens nicht im Einklang mit Gott. Surely the character inside of us is not in sync with God. Sicherlich ist der Charakter in uns nicht im Einklang mit Gott. And this is proven, und das ist beweisbar, by the way we perceive situations, danach wie wir Situationen wahrnehmen. You'll see the spirituality of someone. Daran kannst du die Geistlichkeit von jemandem sehen. Something happens. Etwas passiert. It's against that the way the person anticipated things. Es ist nicht so, wie sich die Person Dinge vorgestellt hat. And suddenly you see who the person is. Plötzlich siehst du, wer die Person ist. Right? The person see we see reality the way we are. Wir sehen die Wirklichkeit, wie wir sind. And when a circumstance appears, und wenn ein Umstand passiert, you will see who the person is. Wirst du sehen, wer die Person ist. By the way they perceive the situation. Dadurch, wie sie die Situation wahrnehmen. This is amazing. Das ist erstaunlich. Now, when I as a spiritual as a spiritually minded person, als geistlich gesinnter, who may not understand what's happening, der vielleicht nicht versteht, was passiert, that's why Proverbs 3, 5 and 6, deswegen Sprüche 3, 5 und 6 says, trust in the Lord, sag, vertrau dem with Herrn, all your heart, mit ganzem Herzen, do not lean on your understanding, verlass dich nicht auf dein Verständnis, don't trust your understanding, vertraue nicht deinem Verstand. Acknowledge him in all your ways. Erkenne ihn in all deinen Wegen. He'll make the path straight. Er wird deine Wege gerade machen. Right? Don't lean on your understanding. Verlass dich nicht auf dein Verständnis. We seek his understanding. Wir suchen sein Verständnis. But the first step, aber der erste Schritt, is to confess, ist zu bekennen, through the scripture, durch die Schrift, God is at work. Gott ist am Wirken. Doesn't matter how natural the circumstance it is. Ganz egal, wie natürlich der Umstand ist. God is at work. Gott arbeitet. And if I'm in the presence of someone who is naturally minded, und wenn ich mit jemandem bin, der natürlich gesinnt ist, this word perhaps becomes very powerful. Wird dieses Wort vielleicht sehr mächtig. Perhaps Philemon. Vielleicht Philemon. Now Paul knew this for sure. Also Paulus wusste das sicher. Perhaps Philemon. Vielleicht Philemon. He ran away to get saved. Ist er weggerannt, um gerettet zu werden? Perhaps this was the plan of God. Vielleicht war es der Plan Gottes. That your slave ran away and ran into me in prison in Rome. Dass dein Sklave weggelaufen ist und mir begegnet ist im Gefängnis in Rom. Now Paul could have said it was definite. Paulus hätte sagen können, natürlich war es so. But to open the door for someone who's in the cellar of the natural mind, aber um die Tür zu öffnen für jemanden, der sich im Keller des natürlichen der natürlichen Gesinnung befindet, hello down there, hallo unten da, perhaps, vielleicht, this was God, war das Gott, perhaps God is the one doing this, vielleicht ist Gott derjenige, der das tut. But I never got to Psalm 66. Ich bin gar nicht zu Psalm 66 gekommen. So let's go there now. Gehen wir da jetzt hin. Psalm 66, verse 8. Psalm 66, Vers 8. Now think of this verse in light of circumstances. Im Licht der Umstände. And how blind we are. Und wie blind wir sind. To what God is doing. Dem gegenüber, was Gott tut. And how oftentimes everything we see is just people. Wie oft alles, was wir sehen, Leute. Okay, verse 8. Vers 8. Bless our God, O peoples. Preist ihr Völker unseren Gott. And sound his praise abroad. Und lasst hören den Klang seines Lobes. It's amazing, huh? Bless our God, O peoples. Preist ihr Völker unseren Gott. And sound his praise abroad. Und lasst hören den Klang seines Lobes. Who keeps us in life and does not allow our feet to slip. Der unsere Seele zum Leben bringt und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. How many people here have almost died? Wie viele hier sind schon mal fast gestorben? You almost died at fast gestorben, point, right? Einmal. Anybody almost, yeah, Pastor Mike almost died. Anybody else almost died at ist some point? Ist irgendjemand schon mal fast gestorben? The closest I've ever come to dying, so, also wie ich kurz davor war zu sterben, was in 1981. War 1981. When I was in Bible college. Ich war in der Bibelschule. And my friend, und mein Freund, who is a rock climber, der ein Felsensteiger ist, says to me, "Hey Rob, let's go climb rocks." Hat mir gesagt, "Hey Rob, gehen wir Felsen klettern." You know, this guy is like a monkey, you know. Und der ist wie ein Affe. So we go on this cliff. Also wir gehen auf diesen Felsen. And he just says, "Follow me, Rob." Und er sagt, komm mir nach, and Rob. And we're just, you know, I'm just following him. Und ich gehe ihm nach. And suddenly, und plötzlich, there's a 10-meter drop. Ist da ein 10 Meter tiefer Abfall? And we've been working our way out into the middle of this wall, this straight wall of rock. Und wir waren schon auf der Hälfte der geraden Wand von Fels. And we're climbing kind of upward on a diagonal. Und wir sind da irgendwie so gerade hoch. And he's just laughing. Come on, Rob, don't be a chicken. Und er lacht. Komm, Rob, sei kein Feigling. Don't be afraid. Hab keine Angst. Come on, and he's just egging Komm me weiter. On. Und er reizt mich da weiterzukommen. And suddenly, und plötzlich, I have to go back. Muss ich zurück. And I can't. I don't even know where the rock was that I stepped off of. Und ich weiß nicht mal mehr, wo der kleine Fels war, auf dem ich mich abge. And I'm only holding on to something about a centimeter deep. Und ich halte mich nur an etwas an, was einen Zentimeter tief ist. And I'm looking down. Und ich schaue hinunter. And I mean, if I fall, und wenn I'm ich jetzt dead. Falle, bin ich tot. And I'm trying to reach with my foot for that. Where was that rock? That little. And I am terrified now. Kleinen Stein zu finden. I can't get back down. Und ich bin wie gelähmt vor Angst. And ich kann nicht I don't runter. Have a lot to hold on to. Und ich habe auch nicht viel, an dem ich mich halten and kann. And I was so mad. Und ich war so ärgerlich. He's like, just go. Er sagt, komm einfach. I said, go where? I don't even know what I stepped off of, you idiot. Ich sag, wohin soll ich gehen? Ich weiß nicht mal, wo ich hergekommen bin. Du I said, I'm gonna fall. Ich werde hier fallen. Kill you, you. Yeah. Bring dich um, du. I said, now I'm stuck here. Jetzt steck ich fest. Jerk. Du Mistkerl. I was so mad. I almost lost my salvation. Ich hab fast meine. Ich war so wütend. You're an idiot. You know that? Ich war so wütend, dass ich fast meine Rettung verloren habe. How am I supposed to get down now? Du Idiot, wie soll ich jetzt wieder runterkommen? Jerk. Mistkerl. And I just hang in there, and it's like this was so serious. Und ich häng da, und das war so ernst. And the drop was unbelievable. Und der Abfall war so tief. That was the closest I think I ever came to dying. Das war, glaube ich, da war ich dem Tod nahe. I just put my foot down, reached down. Und ich habe meinen Fuß kind of trying to feel with my toe. Versucht mit dem Zehen zu. And then I had to adjust my weight. Und dann musste ich mein Gewicht off the one foot rüberbringen vom einen and move my body and grab. Und meinen Körper rüberbringen und etwas halten. And if this foot had slipped, und wenn der andere Fuß gone, gerutscht wäre, wäre ich weg gewesen. And it says here, und es hier steht, that the Lord does not allow our feet to slip. Dass der Herr nicht erlaubt, dass unsere Füße wanken. And sometimes we think our feet are going to slip. Und manchmal denken wir, unsere Füße werden wegrutschen. I am not going to get out of this circumstance. Aus diesem Umstand komme ich nicht I'm raus. I'm going down. Ich gehe runter. And then we begin to live in fear. Und dann beginnen wir in Furcht zu leben. Anxiety. Ängstlichkeit. And we begin to anticipate danger. Und wir erwarten schon Gefahr. And the whole situation becomes so natural. Und die ganze Situation wird so natürlich. And our spirituality, und unsere Geistlichkeit. You know, we try to be spiritual. Wir versuchen geistlich we zu think, sein. I know that all things work to the good, but this is heavy. Und wir sagen, ich weiß, dass alle Dinge zum Guten wirken, aber das ist schwer. Like when David said to Jonathan. So wie als David zu Jonathan gesagt hat. He said, "Your dad wants to kill me." Er sagte, dein Vater will mich umbringen. Jonathan says, "Ah, come on." Jonathan sagt, ach komm. My dad tells me everything. Mein Vater sagt mir alles. And he hasn't told me he's trying to kill you. Und er hat mir nicht gesagt, er wird dich umbringen. Why would he tell you that? You're my friend. Warum sollte er dir das sagen? Du bist ja mein Freund. But I tell you. Er sagt, aber ich sage dir. That there is a only a step between me and death. Dass es nur einen Schritt zwischen mir und dem Tod gibt. And David was right on. Und David hatte recht. When David came into the room to eat, als David ins Zimmer kam zu essen, Saul had a spear waiting for him. Hatte Saul ein Speer bereit and then, für ihn. Phew, right in the wall. Und er traf die Wand. A step between him and death. Ein Schritt vom Tod. Then David goes home. Dann geht David nach Hause. I counted 14 times he's tried to kill David at least. 14 Mal mindestens versuchte David umzubringen. David goes home to his beautiful wife Michaela. David geht nach Haus zu seiner schönen Frau Michaela. Called her Michael back then. Michael haben sie They don't call him Michael anymore because her name was Michael. Michael. And then Saul sends a death squad. Und dann sendet Saulus ein And his wife sends him through the window. Und seine Frau schickt ihn aus dem Fenster raus. I put some pillows in the bed. Und tut ein paar Polster ins Bett. A death squad comes in. Eine Todesschwadrone. You know, this is elite squad, you know. So eine Elite-Truppe. And they had those little pistols with the little red light, you know. Sie haben so kleine Pistolen mit rotem Licht. Except they were swords with red lights, you know. Natürlich waren das Schwerter mit rotem Licht. And you see, you know, Like she's laying there and all of a sudden the door opens up with und these people in dort, black, you know. Da kommen diese Männer in schwarz rein, and all these little red lights come in with swords, you know. Kommen rote Lichter rein mit Schwertern. And they got these little goggles on, you know. Und die haben solche Brillen an. They're coming in and then there's the bed, you know. Die kommen rein und da ist das Bett. They look at each other and like, schauen einander an. And it was a pillow. Und es war nur ein Polster. David's, he was, there was a, like a half a step between him and death. Es war jetzt nur noch ein halber Schritt zwischen ihm und dem Tod. This was real. Und das war real. I mean, David had to flee. David musste wegrennen. He was like, oh my, this is real. Das ist real. I mean, he was anointed king. Er war der gesalbte König. But suddenly the situation was so against it. Aber plötzlich war die Situation so dagegen. And it wasn't like he could say, who cares if the death squad comes? Und er konnte nicht sagen, ist ja wurscht, wenn die Todesschwadron kommt. I'm going to be king. Ich bin ja König. Nobody can touch me. Niemand kann mich anrühren. Uh-huh. Well, they're on their way up the stairs. Also die sind schon auf der Stiege. Up the stairs. Schon auf der Stiege. Gone. Weg. Right? These are real circumstances. Das sind wirkliche Umstände. And despite the fact that God is in control, und trotz der Tatsache, dass Gott die Kontrolle hat, we face very, very real circumstances. Begegnen wir sehr, sehr realen Umständen. But through it all, aber durch alles, David's foot never slipped. Ist der Fuß von David nie weggefallen. He never fell off that cliff. Er ist nie von der Klippe gefallen. He made it through. Er hat's geschafft. He just made it through. Gerade so. But his foot never slipped. Aber sein Fuß ist nie ausgerutscht. Now watch the awesomeness of the following verses. Schaut euch an, wie erstaunlich die nächsten Verse sind. For you have tried us, O God. Denn du hast uns geprüft, Gott. You have refined us as silver is refined. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Now watch this one. Schaut euch das an. You brought us into the net. Du hast uns ins Netz gehen lassen. You laid an oppressive burden upon our loins. Du hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. You made men ride over our heads. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. We went through the fire. Wir sind ins Feuer gekommen. And through the water. Und ins Wasser. Yet. Aber you brought us out, du hast uns herausgeführt, into a place of abundance, zum Überfluss. This is the spiritual mind. Das ist die geistliche Gesinnung. This is how a spiritual person thinks. So denkt eine geistliche Person. A spiritual person looks beyond. Eine geistliche Person schaut natural realities. Übernatürliche Realitäten hinaus. I mean, they were in a net. Sie waren in einem Netz. They were captured. Sie waren gefangen. Like a bird. Wie ein Vogel. Oh my gosh! Oh, we're gonna die! Oh, du meine Güte, wir werden Let sterben. The enemy. Schau, der Feind. We'll never make it out. Wir kommen da nie raus. Now we're going through the fire. Jetzt kommen wir durchs Feuer. It's hot. Es ist heiß. We'll never make it through. Wir schaffen das nie dadurch. We're gonna burn up. Sie werden verbrennen. And then they get through that, and all of a sudden dann schaffen sie es dahin durch. Now we're in the water. Dann sind sie im Wasser. I'm gonna drown. Sie werden ertrinken. Like first through the fire. Erst durchs Feuer. Then through the water. Dann durchs Wasser. And in heaven. Und im Himmel. God is saying to the angels. Gott sagt zu den Engeln. Do you got the water yet? Haben sie schon, sind sie schon They're durchs coming Wasser? Out of the fire now. Let's also get the water Wasser ready. Bereit? Die sind aus dem Feuer schon draußen. Okay, let's try them. Okay. Wir werden sie testen. Let's try him like a stone. Wir werden sie testen wie ein Stein. And Jesus was tried as a cornerstone. Und Jesus wurde als der Eckstein getestet. And when these stones were taken for the temple, und wie diese Steine für den Tempel genommen wurden, buildings, oder zum Bauen von Gebäuden, these stones were hit with sledgehammers. Wurden die mit großen Hammern geschlagen? They were hit to see if there was any cracks. Sie wurden gehauen, um zu sehen, ob es Risse gab. Okay, let's try that person. Schau, testen wir diese Person. And there I am, just going through life. Und da bin ich, gehe einfach durchs Leben. All of a sudden, und plötzlich, I'm thinking like, what is going on here? Was ist hier los? What are you talking to me like that for? Warum sprichst du so mit mir? What are these people doing that for? Warum machen diese Leute das? Who stole my radio in my car? Wer hat mein Autoradio gestohlen? And you're thinking, I can't believe what's happening. Und du denkst, ich verstehe gar nicht, was passiert. I misunderstood. Habe ich das falsch verstanden? People have lied or this or that. Leute haben gelogen oder dies oder das. It's not fair. Das ist nicht fair. And it's just pouring on. Und es kommt in Strömen. Then you get sick. Und dann bist du krank. Finances don't work. Finanzen funktionieren nicht. There's like charged situations. Und geladene Situationen. And you're thinking, this is unbelievable. Du denkst, das ist unglaublich. And God is up in heaven saying, und Gott ist im Himmel und sagt, give him about 10 more minutes of that. Gib ihm noch 10 Minuten davon. Yeah, he's almost tried. Ja, jetzt ist fast getestet. Okay, let's refine him now. Okay, jetzt werden wir ihn verfeinern. Oh, praise the Lord, Father, thank you that everything has gotten better. Gott sei Dank, jetzt ist alles besser. And from heaven, all these demons are coming out. And I'm just like, und ich, praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. And also, they got permission. Sie haben Erlaubnis bekommen. It says in Luke 22 that Satan begged permission. In Lukas 22 heißt es, Satan hat he demanded it. Erlaubnis gefordert. I want permission. Ich möchte Erlaubnis to sift that person. Diese Person zu testen. They're a hypocrite. You know they're a hypocrite. Sie sind ein Heuchler. Du weißt es doch auch. I demand. Ich fordere. That I can sift them. Dass ich sie sieben kann. They are glorying in your grace. Sie scheinen in deiner Gnade. They have this testimony. Sie haben ein Zeugnis. But it's hypocrisy. Aber es ist Heuchelei. It's so shallow. Es ist so flach. I can't believe that you can bear it. Ich kann gar nicht glauben, dass du das aushältst. I demand. Ich fordere. Permission. Erlaubnis. You got it. Du hast yeah! Let's go, boys. You know, and there I'm just going to, you know, going to the church. Und ich gehe einfach ganz normal zur Gemeinde. Praise the Lord. And you just came out of the boom, boom. Und du kamst gerade aus dem boom. You're thanking God. Und dankst Gott. That there's some rest. Dass jetzt Ruhe ist. And then the refiner's fire comes. Und dann kommen die. Yeah, and you're boiling in this pot like silver. Und du kochst in diesem Pot wie Silber. And you're just thinking, what is going on here? Und denkst dir, was ist jetzt the los? The kids are out of their minds. Die Kinder sind verrückt. Thank God I have my wife. Gott sei Dank, ich habe meine Frau. We should go on vacation together and get away from all of this. Wir sollten gemeinsam auf Urlaub fahren, our kids are nuts. Wegzugehen. Unsere Kinder sind verrückt. I mean, everything's crazy. Alles ist verrückt. Let's go, dear. Gehen wir, Liebe. But me and you. Nur du und ich. Yes. And the refiner's fire. What in the world, man? I can't take this. Das verfeinernde Feuer. Und ich sag, God's Gott, like, ich kann das nicht mehr nehmen. Turn it up a little bit more. Gott sagt, noch ein bisschen heißer. And it's him. Und er it's ist es. God. Gott ist es. You have refined us as silver. Du hast uns wie Silber. It's not quite melting yet. Es schmilzt noch nicht ganz. He's still trusting himself. Er vertraut immer noch auf sich selbst. A little bit higher, just a little higher. Noch ein bisschen größer. He looks to himself. Er schaut noch auf sich selbst. It amazes me. He hasn't even prayed yet. Erstaunlich, er hat noch gar nicht gebetet. Incredible. Yeah, turn it up a little bit more. It just amazes me how it doesn't melt. Das ist erstaunlich, dass es immer noch nicht schmilzt. What's the temperature? Wie hoch ist die Temperatur? Oh. Okay, not too much more. Okay, nicht zu viel mehr. A little bit more. Bisschen noch. Hopefully he'll melt soon. Vielleicht hoffentlich wird bald schmilzen. And he'll begin to reflect me. Und beginnt dann mich wieder zu spiegeln. Maybe he'll turn to me. Vielleicht wird er sich an mich wenden. The guy just doesn't get it. Der Typ, der kapiert das nicht. Without me, he can do nothing. Ohne mich kann er doch nichts tun. Okay, let's go. Let's bring him into the net now. Dann tun wir ihn ins Netz jetzt. So we're refined and we're just going. Also wir sind verfeinert. Finally, the fire dies down. And endlich wird das Feuer weniger. You know, it's like 3 month period, six months. 6 Monate lang. And then we finally like. Und dann endlich. I think I'm doing better, Pastor. Pastor, ich glaube, mir geht's besser. How you doing? Wie geht's dir? better. Besser. No? Besser, weißt du? And then 6 months goes by. Und nach sechs Monaten. I'm doing better. Es geht mir besser. And then God says, okay, get the net. Und Gott sagt, gib mir das Netz. And then God nets us, you know. And we're just like this bird, like fängt uns wie ein Vogel. In a situation that we can't get out. In einer Situation, aus der wir nicht rauskommen. Like, I can't get out of this. Ich kann aus dem nicht heraus. I can't believe that I did this in my business. Ich kann's nicht glauben, dass ich das in meinem Geschäft getan habe. I can't believe I bought that car. Ich kann's nicht glauben, dass ich dieses Auto gekauft habe. I can't believe I married this person. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Person geheiratet habe. There's no way out. Es gibt keine Ausweg. Ich werde sterben und ich kämpfe, um rauszukommen. You laid an oppressive burden on our loins. Du hast eine Last auf unsere drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Hey Gabe, come over here. Hey Gabriel, komm mal her. See that guy down there? Siehst du den da unten? He thinks he's strong. Er glaubt, er ist stark. He thinks he's really doing us a favor. Er glaubt, dass er uns einen Gefallen tut. You see him flexing his muscles. Siehst down there? Wie er seine Muskeln anspannt da unten? In my name? In meinem Namen? Let's get the burdens out. Holen wir die Lasten. Okay. Let's go down there and let's put a little spiritual burden on his shoulders. Gehen wir da runter und geben ihm eine bisschen geistliche Last auf die Schulter. Pastor Vieira told us a story one time. Pastor Vieira hat uns so eine Geschichte mal erzählt. They were moving a piano for this guy. Sie haben für jemanden ein Klavier getragen. And they're carrying it, you know. Und haben es getragen. And the guy says. Und der sagt. He's like about 55 years old. Der ist so 55. He says, hey. When I was your age, als ich so alt war wie du, used to just throw the piano on our backs. Haben wir das Klavier einfach auf den Rücken genommen. I'll show you. Ich zeig's euch. He says, come on. Komm her. Put it on my back. Du bist auf meinem Rücken. And they're holding it, four guys. Und vier Männer halten. And they said, we don't want to do it. Und wir sagen, wir wollen es nicht. Come on, put it on my back. Und er sagt, komm, du bist auf meinem Rücken. I'll show you how to do it. Ich zeig euch, wie man das macht. So they look at each other. Sie schauen sich an. And they say, okay. Sie sagen, gut. But slowly. You know, aber langsam. Like, slow. So he's like, come on. Come put on. It right there. Right, yeah, right on my back. Genau da, yeah. And genau. He's on the stairs, you know. Und er ist auf den Stiegen. Put it on my, yeah. Just put it on my back. Get it off! Bis runter. Guy starts screaming his head off. Get it off! Hör auf! This is like us. So sind wir. Yeah, Lord, just put it on my back. Ja, Herr, das tust du mir auf den Rücken. Yeah. Just give me everything you need done. Gib mir alles, was du so erledigen musst. Ich kann's machen. I can lead this and that. Ich kann dies und das leiten. If you need a church down the street, I'll start a church. Wenn du Gemeinde da unten just brauchst, put it on my back. Fang ich eine an zu aufzubauen. And the Lord says, tust mir auf den Rücken. Let's put it on his back. Und der Herr sagt, du musst auf seinen Rücken. And then we're like, yeah, come on. I could take. Und wir sagen, ja, gib's mir. I'll be the prayer warrior. Come ich on, Lord. Werde der Gebetskrieger sein. I'll lead. Come ich on, come on, back. Und das auf meinem Rücken. Oh, get along! Get along! It was the Lord. Es war der Herr. You laid an oppressive burden on our loins. Du hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. You made men ride over our heads. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Men just send me anywhere, Lord. Schick mich irgendwohin, Herr. I'm ready. Ich bin bereit. I just need a donkey. Ich brauche nur einen Esel. And a few palms. Und ein paar Palmzweige. Or a Jordan River. Oder ein Jordanfluss. I'll take them on, Lord. Ich werde sie schon schaffen. And the devil says, und der Teufel sagt, you're gonna take me on? Du wirst es mit mir aufnehmen? You and what army? Du und welche Armee? That one right there. Diese da. And the person goes into warfare, you know. Und die Person like, geht durch. Come on, Satan, give me your best. Komm, Satan, gib mir dein Bestes. Satan says, just throw the scrubs at him. Just. Und Satan sagt, give him the third stringers. Gib ihm den die drittrangigen. Give him the backup demons. Gib ihm die von der letzten Reihe, die. Just ride right over. Und die fahren über ihn. One time I was coming down. Einmal kam ich. The New York Turnpike. Auf der Autobahn. And I was going pretty fast because I had to get down. And I'm just, gefahren. You know, I'm my little Toyota. In meinem kleinen Toyota. And way down the highway. Und ganz weit vorne. There's this white thing, you know. Ist ein weißes Ding. What in the world. Und ich denke mir, was ist das? What is that thing? Was ist das für ein Ding? And I'm coming up on it. Und ich denke, what is that? A paper bag? Und ich denke mir, was ist das für ein As I get closer and closer. Und während ich näher und näher komme, I realize it's a chicken. Sehe ich, dass es ein Hühnchen ist. And it's looking right at me. Und es schaut mich an. Boom. Und ich bin drüber. And I look in the rearview mirror and hinten, it just went poof. Im Rückspiegel. It just was like a cloud of feathers. Like poof. So eine Federwolke war da hinten. So I pulled over. I thought, a chicken. Also bin ich an die Seite gefahren, habe gedacht, my mother will love this. Meine Mutter würde das lieben. And I pick it up. Und ich hab's aufgehoben. It's like Jello, you know. Und es ist so wie so wabbelig. Like the bones were like sawdust, you know. And just dropped it and drove on. Die Knochen waren wie Sägemehl. You made men to ride over us. Du hast veranlasst, dass Menschen über uns like that chicken out there. So wie das Hühnchen da. Bark, bark, bark. Put me in the battle, Lord. Tu mich in den Kampf her. I'll take him on. Ich kann's mir den auch. Here comes the demon, yep. Hier kommen die Dämonen. Bark, bark, bark, bark, bark. Oh, Lord. Use me. Oh, ja, verwende mich. Bark. Boom. Oh, boy. Good. Oh, I love it. I love it. But the wonderful thing is, aber das Wunderbare ist, that the Lord did it. Dass der Herr es getan hat. He did it. Er hat's getan. Okay, he wants it. Okay, er will das. Okay. Use the Toyota. Benutzt den Toyota. And look, we went through the fire. Und schau, wir sind durchs Feuer. And through the water. Und durch das Wasser. I haven't thought about that much, but there's got to be a difference. Darüber habe ich noch nicht viel nachgedacht. Da muss es einen Unterschied in the geben. Nature of the trial. In der Natur des. I guess the fire really Tests. Hurts, you know. Ich denke, das Feuer tut wirklich weh. I don't know. The water has. What's the water? The water trial. Was das Wasser, Wassertest ist. Oh. Okay. Yet you brought us out into a place of abundance. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. But everything was God. Aber alles war Gott. You did it. You did it. You did it. You did it. Du hast es getan. Du hast es getan. And in God just allowing it. Und das Gottes erlaubt. Just the fact that God allows something. Nur die Tatsache, dass Gott es erlaubt. And here's the closing thought. Und hier der Abschlussgedanke. If anything, wenn can keep God from working something for the good. Gott abhalten könnte, alles zum Guten zu wirken. According to His eternal purpose for those who love Him. Gemäß seiner ewigen Absicht für die, die ihn lieben. God will remove the thing. Würde er diese Sache aus dem Weg schaffen? Number one, first He wouldn't allow it. Erstens, er würde es nicht erlauben. Number two, if He allowed it. Und wenn er es zulassen würde. And it got out of control. Und es außer Kontrolle gerät. He would remove it. Würde er es wegnehmen? So if you're married to somebody, wenn du mit jemandem verheiratet bist, and you say this, und du sagst, this can't work to the good das kann anymore. Wirken, nicht mehr. Well, as long as your spouse is still alive, solange dein Ehepartner noch lebt, it can. Kann es das. And when it can't, und wenn es nicht kann, then God will step in. Dann wird Gott sich einmischen. So as long as people are still alive, solange die Menschen noch leben, there's still hope. Gibt es noch Hoffnung? Right? And God is working. Und Gott arbeitet. And God brought it in. Und Gott hat es gebracht. And suddenly when I see this, und wenn ich das plötzlich sehe, I'm a spiritual person. Bin ich eine geistliche Person. I have the mind of God. Ich habe die Gesinnung Gottes. Because God is God. Weil Gott Gott ist. And He does all things. Und er alle Dinge tut. Nothing escapes his understanding. Nichts entschwindet seinem Verständnis. So with that, mit dem, let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, just want to thank you this morning. Wir danken dir heute früh, that we can be spiritually minded, dass wir geistlich gesinnt sein können, and we can see reality, und die Wirklichkeit sehen können, as it is, wie sie ist, Because we see it from your viewpoint. Weil wir sie von deinem Blickwinkel aus not sehen, from ours. Nicht von unserem. Thank you for your word. Danke für dein Wort. For your spirit. Für deinen Geist. Thank you that we can rest. Danke, dass wir ruhen können. Because you're bringing us into an abundant place. Weil du uns an einen Ort des Überflusses bringst. This is the whole purpose. Das ist die ganze Absicht. An abundant place. Ein Überfluss. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.